»Das wundert mich«, begann er nach einigem Nachdenken und gab den Brief der Mutter zurück, wandte sich aber zu keinem Einzelnen. »Er führt Prozesse, ist Anwalt und seine Weise zu sprechen hat auch so einen prätentiösen Anstrich. Aber wie ungebildet er schreibt.« Alle rührten sich. Sie hatten etwas ganz anderes erwartet. »Die schreiben doch alle so«, bemerkte Rasumichin kurz. »Hast du denn den Brief gelesen?« »Ja.« »Wir haben ihm den Brief gezeigt, Rodja. Wir haben vorhin gemeinsam beratschlagt«, begann Pulcheria Alexandrowna verlegen. »Es ist eigentlich der übliche Behördenstil«, unterbrach Rasumichin. »Gerichtspapiere werden heute noch so geschrieben.« »Behördenstil, ja. Wirklich Behördenstil, Geschäftsstil. Nicht gerade ungebildet, aber auch nicht gerade kultiviert. Eben ein Geschäftsbrief.« Pjotr Petrowitsch verheimlicht auch nicht, dass er nur für geringes Lehrgeld gelernt hat und ist sogar stolz darauf, dass er seinen Weg selbst gemacht hat, bemerkte Avdotja Romanowna ein wenig verletzt durch den neuen Ton des Bruders. »Nun, wenn er stolz darauf ist, hat er auch ein Recht dazu. Ich widerspreche ja nicht. Du, Schwester, scheinst gekränkt zu sein, dass ich aus dem ganzen Brief nur so eine frivole Schlussfolgerung gezogen habe und meinst wohl, dass ich absichtlich solche Kleinigkeiten erwähne, um aus Ärger über dich nun die Nase zu rümpfen über seinen Stil. Im Gegenteil, mir kam gerade wegen des Stils ein in diesem Fall nicht ganz überflüssiger Gedanke. In dem Brief ist dieser Satz, woran sie dann die Schuld sich allein zuzuschreiben hätten, der sehr bedeutungsvoll und klar hingesetzt ist. Und außerdem enthält der Brief die Drohung, dass er sofort weggehen werde, wenn ich hinkäme. Diese Drohung ist gleichbedeutend mit der Drohung, euch beide zu verlassen, wenn ihr unfolgsam seid. Und das jetzt, wo er euch nach Petersburg hat kommen lassen. Nun, was meinst du? Kann ein solcher Satz von Luschin ebenso kränken, wie wenn er es geschrieben hätte?« Er wies auf Rasumichin. »Oder Sosimow? Oder sonst einer von uns?« »Nein«, antwortete Dunetschka, lebhafter werdend. »Ich habe sehr gut verstanden, dass es gar zu naiv ausgedrückt ist und dass er vielleicht bloß kein Meister im Schreiben ist. Das hast du sehr richtig beurteilt, Bruder. Ich habe das nicht einmal erwartet.« »Das ist in der Behördensprache ausgedrückt und im Behördenstil kann man es nicht anders schreiben. Und es ist gröber herausgekommen, als er vielleicht wollte.«